Weiße Blitze hinter meinen geschlossenen Augenlidern. Noch weiter hinten ein hämmernder Schmerz. Kann mich nicht bewegen. Krampf. Ich muss spucken. Jemand reicht mir eine Schale und tupft mir den Mund ab. In meinem Bauch sind zwei Babys. Ihre Herzen schlagen doppelt so schnell wie meins. Sie sind viel zu klein, um auf die Welt zu kommen. Alles in Ordnung, keine Angst. Der Anästhesist setzt die Spinalanästhesie. Ein Vorhang wird auf Höhe meiner Brust aufgehängt, sodass ich nicht sehen kann, was an meinem Unterkörper passiert. So, jetzt wische ich einmal den Bauch ab. Das ist Desinfektionsmittel. Dann müssten Sie auch noch merken, dass ich Sie berühre. Und das sollte nicht mehr kalt sein. Mir wird schlecht. Ich zittere wie verrückt. Sie binden meine Arme fest. Wir sind üben. Ja, heute. Keine Schmerzen. Dann kann ich noch ein bisschen gucken. Ja. Vielleicht geschafft. Sie schneiden. Jetzt bin ich offen. Fruchtwasser und Blut wird abgesaugt. Sie greifen in meinen Bauch, wühlen grob in mir herum. Obwohl es nicht wehtut, ist es ein brutales Gefühl. Mein Mann drückt meine Hand. Zwölf Uhr 24. Ja. Oh, ein Joghurt. Ja, hallo. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Plötzlich ist die Welt ganz klein. Familienalltag auf der Frühchenstation. Ein Feature von Maya Klaassen. Also ich war am Freitag noch bei der Feindiagnostik nochmal und dann hat er mir gesagt, dass es dem Kind nicht gut geht und daraufhin bin ich hier eingewiesen worden. Und dann sind wir Freitag her und dann wurde die Lungenreife durchgeführt und Sonntag wurde dann ganz schnell das Kind noch geholt. Ja, also für mich war das natürlich der Schock schlechthin. Da aber alles so schnell ging, konnte ich da gar nicht so viel drüber nachdenken. Und dann dachte ich nur so, oh mein Gott, ich soll jetzt im September mein Kind bekommen. Mein Baby, was eigentlich erst für November geplant war, also 2,5 Monate zu früh. Leon heißt Sarahs winziger Sohn. Sarah ist Anfang 20, Studentin. Und Kathi, Mitte 30, hat Julian viel zu früh auf die Welt gebracht. Diesmal stehe ich auf der anderen Seite des Vorhangs. Ich habe hier gelegen, als Liv und Ole aus meinem Bauch geschnitten wurden. Sie sind jetzt fast 2 und unser größtes Glück. Das will ich Sarah und Kathi und den Vätern Frank und Benjamin sagen. Und auch den Mitarbeitern der Neonatologie des St. Josef Krankenhauses Berlin-Tempelhof. Wir sind als weltweit erste Kinderklinik babyfreundlich geworden. Das heißt, wir haben ein Zertifikat der WHO-UNICEF-Initiative Babyfreundliche Kinderklinik. Das bedeutet, dass wir A auf Bindung, B auf die Entwicklung, aber C auch auf Stillen besonders achten. Das Stillen ist deshalb wichtig, weil zum einen natürlich Muttermilch die beste Ernährung für das Kind ist, aber zum anderen durch den engen Hautkontakt zwischen Mutter und Kind auch die Bindung sehr fördert. Die Kinder werden mir nur ganz kurz gezeigt und dann schnell in Inkubatoren auf die Frühchenstation gebracht. Mein Mann folgt ihnen. Ich werde zugenäht und lande auf der Intensivstation. Natürlich muss eine Neonatologie, eine Früh- und Neugeborenenmedizin auf höchstem technischen und auch Wissensniveau sein. Aber auf der anderen Seite muss eben eine Früh- und Neugeborenenmedizin auch einbeziehen, dass die Familie zu früh geboren ist. Das ist nicht nur das Kind, sondern auch für die Eltern ist ja ein frühgeborenes Kind zu früh geboren. Die ganze Familie ist dann irgendwie zu früh. Ich pumpe die erste Muttermilch ab. Mein Mann kommt mit Fotos unserer Zwillinge. Er ist völlig aufgelöst. Sie sind verdeckt von Schläuchen und Drähten. Ich will endlich zu ihnen. Also das allererste Mal gesehen habe ich ihn 3 Stunden nach der Geburt oder 4, wurde ich hier rübergerollt. Und dann konnte ich ihn aber nicht richtig sehen, weil ich mich nicht aufrichten konnte von alleine. Weil ich konnte ihm halt meinen Finger reinhalten und er hat ganz schön zugegriffen. Es war krass, was er für eine Kraft schon hat. Und am nächsten Morgen wurde ich, ich glaube so gegen 6:30 runtergefahren, habe ich ihn das erste Mal auf die Brust bekommen. Das war schon krass, weil er so klein und zierlich ist. Das ist ein komisches Gefühl, plötzlich das Kind nicht mehr im Bauch zu haben, sondern auf der Brust. Man hat ja dann schon so sich vorher Gedanken gemacht, wie so ein Frühchen aussieht in der 30. Woche. Und ich habe das ganz anders erwartet, also so von der Hautfarbe her so ein bisschen bläulich und ganz zerbrechlich. Aber als ich es dann sah, war es für mich das perfekte Baby. Es war einfach mein Baby und das sah ganz rosig aus, ganz winzig, aber total schön. Also es war ein ganz toller Moment. Das ging meinem Partner Franke ganz genauso. Es war Liebe auf den ersten Blick. Also ich als Mann habe zwar schon irgendwie eine Bindung aufgebaut zu dem Kind im Bauch, aber dass es dann irgendwie so schnell ging, konnte ich halt auch nicht erwarten. Und ich war den ersten Tag wieder arbeiten, 3 Tage später, und habe dann übers Telefon ein Bild bekommen in der Mittagspause. Und also mir kamen fast die Tränen. Es hat sich so stark angefühlt, so, also ich bin wie auf so einer Hormonwelle irgendwie geschwommen. Und also das war ganz faszinierend, das habe ich selber von mir nie gedacht. Also dass sowas halt in einem irgendwie das auslöst. Man darf den Eltern nicht das Elternsein nehmen, was auf vielen Stationen immer noch stattfindet, denke ich, dass nämlich Schwestern und Ärzte sich für das Baby kompetent fühlen und die Eltern unglaubliche Ängste haben. Und natürlich wissen Eltern nicht, wie sie mit einem 600-700 Gramm Kind umgehen sollen, aber man kann denen das beibringen. Das können die ganz schnell und ganz gut lernen. Die Schwester sagt, Liv darf sofort raus, Ole lieber nicht. Sie fährt zuerst Livs Brutkasten auf meine Augenhöhe herunter. Liv ist wunderschön. Ihr Gesicht sieht entspannt aus, ohne Atemmaske. Aber Oles Brustkorb bewegt sich trichterförmig nach innen. Er muss sich ganz schön anstrengen unter seiner Maske. Känguruing ist Hautkontakt zwischen Mutter oder Vater und dem Baby. Das heißt, das Baby wird ausgezogen und der Oberkörper des jeweiligen Elternteils auch freigemacht. Und das Baby dann praktisch im Hautkontakt auf Brust von Mutter oder Vater gelegt. In der Regel werden sehr gestresste Kinder dadurch deutlich ruhiger. Die fühlen sich einfach wohl bei ihren Eltern. Und insbesondere die Mütter, die ja nach der Schwangerschaft sehr, sehr besorgt sind, fühlen sich auch wohl, weil sie das Baby spüren, merken, dass es atmet, den Herzschlag merken. Häufig geben wir dann den Eltern noch einen kleinen Spiegel in die Hand, weil wenn man das Baby, was ganz klein ist, auf seiner Brust hat, sieht man es gar nicht mehr. Und dann kann man halt noch von Weitem mit dem Spiegel gucken, wie es da liegt, sich regelt und sich einfach wohlfühlt. Livs Körper passt in 2 Hände. 960 Gramm wiegt sie. Sie sucht mit dem Mund meine Haut ab, wie ein kleiner Fisch saugt sie sich fest an mir. Ich streichle vorsichtig ihren Kopf, ganz weicher Flaum. Ich habe Angst, ihr weh zu tun. Die Schwester sagt, ich solle ruhig fester anfassen. Frühchen mögen die Begrenzung, die sie aus dem Bauch kennen. Sie gibt ihnen Halt. Hier ist der Spiegel. Warten Sie mal. Ich glaube, ich wollte mal eine Hand greifen. Bitte schön, dass ihr den Kleinen auch sehen könnt. Na, Leon. Seit 7:30 ist die Mama hier, hat ihn dann kurz danach bei der Versorgung mir zugeguckt und hat ihn dann sofort auf die Brust bekommen. Und hat tatsächlich 2,5 Stunden mit ihm gekuschelt. Deswegen ist Mama auch ganz rot im Gesicht, weil ihr so warm ist. Und wir hatten vorhin besprochen, dass entweder, also der Papa soll eigentlich heute, der Papa von 21 bis 0 Uhr Kängurut. Das wäre für den Papa dann das erste Mal heute. Ich spüre, wie er atmet, wie er so ein bisschen schnarcht irgendwie. Das merkt man so. Und die Wärme, die auch ein bisschen noch abgeht, aber von der ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt von mir ist oder von ihm. Ja, und dann spielt er mir auch ganz gerne mal mit seinen Händen am Nippel rum oder an den Haaren. Und greift da mal zu. Ole soll neben Liv auf meine Brust gelegt werden. Die Schwester guckt besorgt, sie will das nicht. Aber die Chefärztin besteht darauf, nach der Geburt müssen Mutter und Kind so schnell wie möglich wieder vereint werden. Ole sucht Blickkontakt. Mühsam dreht er seinen Kopf und schaut mir direkt in die Augen. Ein dicker Schlauch ist mit einer Baumwollmütze am Kopf befestigt. Zwei dünnere Atemschläuche führen in die winzigen Nasenlöcher. Der Luftstrom zischt. Ole hat ganz lange hellblonde Wimpern, mein Sohn. Schmidt, Chefärztin, schönen guten Tag. Na, das ist doch süß. Ganz süß. Hat Ihr Baby schon einen Namen? Ja. Wie heißt es? Leon Jakob. Mhm. Wir sind ganz zufrieden. Gestern war ja noch Sauerstoff. Wir denken das und heute noch ein bisschen. Wir denken, dass wir morgen vielleicht von dieser Maschine schon Pausen machen können. Okay. Ansonsten sind wir hochgradig zufrieden. Super. Für so ein kleines Baby macht er das perfekt. Alles Gute für Sie, ja? Es ist so schwer, sich wieder zu trennen. Mhm. Würdest du am liebsten die ganze Zeit hier bleiben? Ja. Aber das ist doch verrückt, oder? Dass das so ein kleines Wesen, den du eigentlich noch gar nicht kennst oder noch nie kanntest, dass du jetzt eigentlich immer bei ihm sein möchtest. Ja. Ich habe irgendwie Angst, dass Leon morgen wieder weg sein könnte. So. Ich weiß nicht. Hast du Angst, dass er sterben könnte? Ja. Ziemlich. Ich kenne Sarahs Angst. Was ist, wenn dem Kleinen der Atem stockt? Die Ärzte und Schwestern versichern immer wieder, dass die Apnoen für Frühgeborene normal sind. Sie dürfen vergessen zu atmen. Auch ihre Herzchen dürfen noch Pausen machen. Ihre Gehirne sind noch nicht so weit entwickelt. Deshalb werden Atmung und Herzschlag rund um die Uhr per Monitor überwacht. Was machst du, ne? Und wenn Sie das Kind so angepasst haben jetzt, was haben Sie da gemacht, damit der wieder Luft holt, oder? Ich habe ihn so ein bisschen stimuliert, also so ein bisschen über die, nicht gekniffen, aber so ein bisschen gerubbelt über die Haut, ein bisschen stärker, damit er einfach durch den Schreck quasi wieder schön tief Luft holt und die Sauerstoffsättigung wieder nach oben geht. Deswegen musste ich dich hier gerade ein paar Mal ärgern. Das haben Sie dann auch gehört, wenn es dann erfolgreich war, hat er angefangen zu meckern. Und dann ging ja die Sättigung auch ganz schnell wieder nach oben. Weil durch das tiefe Luft und das Weinen nehmen sie dann richtig tief Luft. Und das ist dann natürlich das, was wir wollen, dass das gut ist. Mhm. Dass er diese Abfälle aber noch hat, das darf er. Er ist noch sehr, sehr klein, ihm fehlen noch ein paar Wochen. Das ist alles noch im normalen Bereich, auch wenn das für Sie wahrscheinlich anders wirkt. Aber da können Sie uns ruhig glauben, das dürfen die Kleinen noch machen. Komm, Julian. So, da ist er wieder. Aber seine Sauerstoffsättigung ist nicht so dolle. Ich geh mal hin. So, Schatz, atme mal tief durch. Na also, das schaffst du schon gut wieder alleine, ne? Ist immer so, wenn er irgendwie zu tief schläft, vergisst er manchmal durchzuatmen. Der kleine Mann. Jetzt sieht's wieder gut aus. Man weiß ja, dass gerade bei frühgeborenen Kindern häufiger Misshandlungen im späteren Leben auftreten, dass die Bindung deutlich schlechter ist, weil die Eltern, insbesondere die Mütter, am Anfang sich komplett hilflos fühlen, wenn sie vor dieser Riesentechnik stehen, die diese Kinder häufig brauchen. Das führt dann eben zu einer Bindungsstörung, dieser fehlende Kontakt am Anfang. Und deswegen gibt es Studien darüber, deutlich häufiger entweder Vernachlässigungen oder Misshandlungen. Und ich denke, wenn man dem entgegenwirkt, indem man diese frühzeitige Bindung auch fördert und auch diesen frühzeitigen Hautkontakt und die Eltern kompetent macht in der Pflege ihres Kindes. Ich meine, die Eltern sind die Eltern des Kindes und nicht die Schwestern sind die Eltern des Kindes. Ich glaube, dass man das dann verhindern kann. Hier gibt es halt das Konzept von dem Roaming-In. Das heißt, wenn das Baby nach einer gewissen Weile auch stabil ist, zieht der Inkubator mit der Mama und dem Baby in einen Raum. Das heißt, das Baby ist die ganze Zeit bei der Mama mit anwesend und das ist total schön. Wir haben 12 Betten Roaming-In. Das heißt, die Mütter oder Väter oder auch beide können mit ihrem Baby im Zimmer gemeinsam wohnen. Ja, wir versuchen da bestimmten besonderen Weg zu gehen, indem die Eltern allzu früh neben ihren Kindern bleiben können, auch wenn die halt sehr klein sind, dass sie Roaming-In machen können und eben rund um die Uhr neben ihren Kindern sind. Ich denke schon, das gibt es nicht so oft. Ist auch eine besondere Situation, weil das birgt ja nicht nur Vorteile. Ne? Man hat auch keine Privatsphäre als Eltern. Man ist immer da. Es kann auch immer einer reinkommen ins Zimmer. Das hat auch Nachteile, nicht? Aber ich denke mal, die Vorteile überwiegen. Liv und Ole sind jetzt 5 Tage auf der Welt. Die Schwester fragt, ob wir am Nachmittag ins Roaming-In ziehen wollen. Wir werden darüber aufgeklärt, was auf uns zukommt. Alarme werden uns nachts wecken. Schwestern werden in unser Zimmer kommen, um die Kinder zu stimulieren, wenn sie Abfälle haben, wie es hier heißt. Also wenn sie vergessen zu atmen. Die Türen sind immer offen. Egal, wir wollen. Unbedingt. Die ganze Versorgung ist oft auf das Kind abgestimmt. Wir versuchen auch unseren normalen Stationsablauf auf die Mütter mit Kind abzustimmen, wenn es keine Notfallsituationen sind, dass man Blutentnahmen macht, wenn nicht gerade gestillt wird oder besondere Ultraschalluntersuchungen nicht unbedingt nachts gemacht werden, dass man halt wirklich Mutter und Kind in Ruhe lässt und dass sie da wirklich zusammen wachsen können. Ist aber ein schwerer Weg. Zum einen muss man sich natürlich vorstellen, dass die Neonatologie des letzten Jahrhunderts in keiner Weise so etwas zuließ, dass man die Eltern mehr einbezieht und auch auf die Eltern-Kind-Bindung achtet, ist erst in den letzten 10, 15 Jahren ins Augenmerk gerückt. Nicht nur bei uns, auch in anderen Kliniken. Und die Menschen, die bisher die Babys versorgt haben, haben immer die Windel korrekt umgelegt. Und wenn dann eine unsichere Mutter die schief und krumm macht, dann ist es für viele Pflegekräfte natürlich schwer erträglich. Also der Weg, umzudenken, nicht mehr für das Baby komplett 100% alles zu tun, sondern eine Anleiterin oder ein Anleiter für die Eltern zu sein, ist ein langsamer Weg. Wie sieht es aus hier so an der Familienfront? Ich glaube, die Kabel, ist es egal, ob die da in der Windel sind? Ach so, habe ich jetzt die Kabel eingewindelt? Sieht so aus. Machen Sie und das Klettband, das machen wir auch, aber halt nicht genau. Aber bei dem Großen macht das nichts, aber er findet das doof. Ne? So, jetzt ist er an der Mütze, jetzt findet das auch doof. Hey, Leon, ist doch gut, ne? Legen Sie ihm mal die ganze Hand auf den Brustkorb, ganze Hand. Richtig, genau. Und ein bisschen mit Druck, genau. Und dann die Hände festhalten, genau. Dann gucken wir mal. Also, das bedeutet schon ein Umdenken, dass man doch ein ganz, ganz kleines bisschen von diesem ständigen Sicherheitsbedürfnis, was man hat, ist dann weiterhin das Kind rosig, atmet das Kind ganz unauffällig, ist die Temperatur in Ordnung, ist sonst alles in Ordnung mit dem Kind. Das, was man vorher auf so einer normalen Intensivstation beim Durchgehen so nebenbei erfasst hat, das konnte man nicht mehr die ganze Zeit so kontinuierlich erfassen, weil die Kinder waren ja dann in dem dunklen Zimmer mit der Mama, haben geschlafen, waren an der Überwachung. Es wurde nur ein kleines Licht angemacht. Also das hat ein Umdenken erfordert. Die Nacht im Roaming-In ist surreal. Monitore klingen. Liv hat wenig Abfälle, Ole andauernd. Plötzlich piept der Monitor ganz laut. Der rote Wert blinkt. Das ist sein Herz. Hände desinfizieren, Inkubator auf, stimulieren. Die Schwester stürmt ins Zimmer. Ole schreit. Die Herzfrequenz geht hoch. Was für ein Wahnsinn. Irgendwann schlafe ich ein. Im Traum frisst eine Riesenspinne meine Kinder. Die Tür geht wieder auf. Zwei Ärzte kommen in unser Zimmer, um irgendeine wichtige Untersuchung zu machen. Mein Mann schläft gar nicht in dieser Nacht. Na, ist Leon in der Gebärmutter, in der künstlichen? Endlich schläft er mal. Ja? Ja. War viel wach. Ja, hat um 5:30 angefangen zu schreien. Und dann haben wir ihn rausgenommen, dann ging's. Und dann hat er, ja, und dann haben wir ihn um 8 wieder reingelegt und um 8:30 hat er wieder angefangen. Ja, will er wohl bei dir sein, ne? Aber ich konnte mir noch gerade so mein Frühstück holen. Es ist immer dieser 3-Stunden-Takt. Da fängt immer, geht man von aus Mitternacht an und alle 3 Stunden füttert man das Baby oder dann, wenn es sich meldet. Das dauert mit Vor- und Nachbereitung schon alleine 20, 30 Minuten. Dann sondiert man die Milch über die Magensonde beim Kind und versorgt es auch. Das heißt Windeln wechseln, Temperatur messen, sauber machen, Sensoren wechseln. Alleine ist das schon echt ganz schön heftig, glaube ich. Dann kommt man ja kaum zum Schlafen, hat man so maximal 2 Stunden. Dann muss man, also als Frau muss man abpumpen. Das sind Sachen, die ich als Mann ja nicht machen kann oder muss. Und das ist schon ganz schön anstrengend. Also so krass hätte ich es mir nicht vorgestellt. Und jetzt ist man doch müde und dann schläft man doch ein bisschen. Wir teilen es ja immer so oft, dass ich schlafe, wenn er sondiert wird und Ben schläft, wenn er gestillt wird. Und nachts sollen die Frauen ihre Kinder auch anlegen und auch pumpen. Und da muss man halt ein bisschen abwägen. Sollte sie noch pumpen, weil die Milch zu wenig ist? Oder sagt man einfach, die Frau ist so gestresst, sie braucht einfach auch mal eine Runde Pause, wo eine Schwester zum Beispiel die Versorgung des Kindes übernimmt und die Mutter schläft mal 4 Stunden. All I know is I'm falling, falling, falling, falling. Dann kommt dann früh morgens die Visite, dann wird einem gesagt, wie es dem Kind geht, ob es Fortschritte macht, ob die Essensmenge noch ausreichend ist, ob es dann vielleicht schon versuchen kann, an der Brust zu trinken. Also jeden Tag gibt es auch neue Dinge zu beachten. Und jeder Tag ist auch nicht gleich. Es gibt gute und schlechte Tage. An guten Tagen haben die Kinder zugenommen. An schlechten stagnieren sie oder nehmen ab. Gute Tage sind ohne Abfälle, an schlechten läutet es dauernd Alarm. Im 3-Stunden-Rhythmus verliere ich jedes Zeitgefühl. Stillen, Känguruhen, abpumpen, wickeln, bisschen schlafen, Essen nicht vergessen. Ich habe andauernd Hunger. Das Krankenhausessen macht mich nicht satt. Mein Mann bringt mir Essen und frische Wäsche. Nach 2 schlaflosen Nächten hat er das Rooming-In aufgegeben. Er kommt nun jeden Morgen und Abend zu uns. Aber er muss auch noch das Leben draußen am Laufen halten. Julians Vater Frank geht es ähnlich. Ben kann sich mehr Zeit nehmen, er ist Student. Ich am Anfang hier die ganze Zeit nach Hause gefahren bin, das hat ja bei mir auch erstmal eine Weile lang gedauert, bis ich gemerkt habe, warte mal, du hast jetzt ein Kind, ne? Und hier war das dann halt immer noch so, dass man hier ja kommt, dann das Kind versorgt beruflich und dann abends wieder nach Hause fährt. So. Ich meine, wenn du dein Kind zu Hause hast, hast du es 24 Stunden am Stück um die Ohren. Was ja auch gut ist. Also dann ist ja überhaupt dieses Feeling erst da, dass es dein Kind ist. Ich bin den ganzen Tag irgendwie mit den Gedanken bei den beiden hier und auf meinem Handy habe ich immer das Foto von dem Kleinen und immer wenn irgendwie das Handy angeht, dann ist man halt wieder irgendwie abgelenkt mit den Gedanken. Ist halt irgendwie doch wieder in dem Raum hier und hat das irgendwie alles vor Augen und naja, viel Schlaf gibt es auch nicht in der Nacht, aber trotzdem, die Arbeit muss ja auch weitergehen und ich versuche jetzt halt immer halbtags irgendwie 6 Stunden das irgendwie hinzubekommen. Und es ist halt doch besser, als wenn man gar nicht da ist. Ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Was soll es denn jetzt? Ja. Nach Hause zu fahren. Das ist irgendwie komisch so, weil wenn du dann ins Bett gehst und dann denkst du so, wenn jetzt irgendwas passiert, dann kannst du nichts machen. So. Ich meine, du kannst auch nichts machen, wenn du hier bist, aber du kannst wenigstens da sein. Man kann wenigstens da sein, ja. Ich habe halt auch immer schon Schiss, wenn wir telefonieren und oder wenn sie mich dann halt anruft oder beziehungsweise anklingelt und dann frage ich dann auch immer erstmal, und ist was? Ist irgendwas passiert? Liv hat aufgehört zu atmen. extreme Bradykardie. Die Herzfrequenz ist auf 60 runter. Ich stürze zum Wärmebett und kneife meine winzig kleine Tochter fest in den Fuß. Keine Reaktion. Liv ist schon ganz blau im Gesicht. Wo bleiben denn die Schwestern? Ich hebe Liv hoch. Leblos hängt sie in meinen Händen. Endlich kommt die Schwester und nimmt mir das Kind ab. Liv schreit. Sie hat's geschafft. Gott sei Dank. Oh, mein Schatz kommt. Hallo, hallo. Na, meine beiden Hübschen. Alles gut bei euch? Ja. Was macht der Wurm? Nimm den kleinen Spatz, wie siehst du denn aus? Der steht schon wieder, der steht wie immer. Na, ja, ganz im Blau heute? Hände. Ja, habe ich gerade schon draußen desinfiziert. Okay. Gut. Ja, hörst du den Papa? Der Große? Wurde nochmal gewogen heute? Ja, 20 Gramm weniger. Weniger? Ja. Naja, siehst du, wenn der Papa dich nicht füttert, dann nimmst du nicht zu, ne? Ein kleiner Spatz. Ja, musst du erst an die Brust gewöhnen. Ja. Ich lerne, dass Muttermilch für Frühgeborene unerlässlich ist. Das Kolostrum, die Erstmilch, wirkt wie eine erste Impfung. Es enthält lebende Zellen, die den unreifen Magen-Darm-Trakt vor gefährlichen Infektionen schützen. Meine Babys können noch nicht an der Brust trinken. Ich muss an die elektrische Milchpumpe alle 3 Stunden. Dass mein kleiner Busen so viel hergibt, macht mich stolz. Meinen Kindern muss ich die Milch über eine Magensonde füttern. Oft liegen sie währenddessen auf meiner Brust. Dazu bekommen sie ein in Muttermilch getränktes Wattestäbchen in den Mund gelegt. Dann kommt der erste richtige Stillversuch. So, Leon. Ja, du suchst schon, das machst du ganz toll. Wollen Sie selber positionieren, soll ich mal? Ja. Super, ja, du machst es echt klasse. Warte mal, Leon. Rebellierst du uns hier mit der Hand? So. Man sagt ja eigentlich, der Saugreflex ist angeboren. Ne? Beim Frühchen ist der, der ist auch natürlich angeboren, aber man muss stillen auch manchmal lernen. Versuch nochmal neu anzudocken, kleiner Mann. Komm mal her, nimm mal die Hand nochmal nach unten. Damit du nicht immer... Wollen Sie mal versuchen, ein bisschen auszustreichen, dass ein ganz bisschen Milch im Hut drinsteht, dass er, wenn er mal... Genau. Super. Wir gehen ja erst immer über das Känguruhen und dann über den Brustkontakt, die Kinder an die Brust zu bringen, relativ frühzeitig, dass die Kinder einfach die Brust auch kennenlernen. Ja, also es ist halt auch wirklich, wenn man den Kindern das vorenthält, lernen die das natürlich auch nicht. Echt Wahnsinn, wie er das schon... Na, versuch nochmal. Na, versuchen wir nochmal neu. Klein Füßchen hier. Dann müssen beide einfach nur lernen. Und je älter die Kinder werden, die reifen nach, das Gehirn reift nach, das Saugzentrum, es reift alles nach. Und durch diesen Lernprozess lernen die Kinder. Das ist wie Schreiben lernen. Ja, so ist gut. So ist gut, mein Schatz. Wird mal schön wach. Und jetzt gibt's Essen. Mach mal ein Mündchen auf. Das kannst du doch sonst gut. Nee. Nee, mittags ist immer seine schwächste Phase. Also wichtig ist, dass er auf jeden Fall da 8-mal an die Brust kommt und dass man ihn vielleicht auch versucht, dahin zu bewegen, dass er dann wirklich, also manchmal würde er ja 6 Stunden durchschlafen. Und das geht noch nicht, dazu ist er zu zart. Ausziehen. Wir machen ihn nackig. Wir machen ihn nackig und dann versuchen wir ihn mal. Hallo, Schatz. So, jetzt aber Mund weit auf, großer, genau, ganz weit. Kein Bock heute. Weiter aufmachen. Kann ich mal ganz kurz? Mhm. Prima. So, und jetzt aber, ich nehme mal einen Fuß und stimuliere mal so ein bisschen, dass er so richtig bockig wird. Vielleicht, ja. Genau, so. Ja, nur zeig mal, wie wütend du bist und jetzt beiß zu. Genau. und kräftig saugen. Wie ein großer. Das kannst du doch, Julian. Der will nicht. Haben Sie Muttermilch im Kühlschrank noch? Ja. Wenn er jetzt gar nicht an der Brust trinkt, dann machen wir entweder Brustfiedern, dass Sie ihn an der Brust lassen. Ich gebe Ihnen eine Magensonde und dann gucken wir mal, dass er vielleicht an der Brust trinkt. Und wenn das auch nicht klappt, dann Fingerfeeding. Okay. Ein Stillvorgang dauert bis zu 1,5 Stunden. Damit meine Kinder den gleichen Rhythmus haben, muss ich die Zwillinge gleichzeitig anlegen, im Tandem. Nach 34 Tagen in der Klinik bin ich weit davon entfernt, das allein zu schaffen. Die trauen mir hier viel mehr zu, als ich wirklich kann. Die Chefärztin nennt Liv und Ole die kleinen Stars. Einzelne Schwestern machen Andeutungen. Entlassung? Liv wiegt gerade mal 1345 Gramm, Ole 1461. Wie soll ich das bloß alleine schaffen? Hallo, können wir Leon bitte wieder reinlegen? Ja. Danke. Im Moment zum Beispiel kämpfe ich darum, dass man den Eltern beibringt, ohne zu klingeln, ihr Baby alleine aus dem Inkubator nehmen zu dürfen und nur zu klingeln, wenn irgendwas schief geht. Ist aber ganz schwer. Weil alle denken, da passiert was. Die lassen das Baby fallen. Die achten nicht auf die Kabel. Das glaube ich nicht. Die besorgtesten Personen um ihr Baby sind die Eltern. Und die werden alles tun, um alles richtig zu machen. Da bin ich völlig überzeugt von. Und selbstverständlich können die beim ersten Mal ihr Baby nicht daraus nehmen. Aber wenn man ihnen das zeigt, dann werden die pingeligst darauf achten, alles zu bedenken. Der ist auch ein bisschen zu hoch, ne? Der Inko, kann das sein? Besser? Oder noch höher vielleicht? Ich weiß es nicht. Mal ausprobieren. Ich glaube, so sehe ich ein bisschen. Ich finde, wenn die so auf Ellbogenhöhe sind, dann sind die eigentlich am besten. Kann man so diesen Tablett-Ebene. Ne, das Ding ist, das ist wirklich total doof. Ich habe immer Angst, dass ich den Kopf nicht habe. Und Sie dürfen auch den Kopf einfach ein Stück zur Seite drehen. Mit der linken, genau, dann kommen Sie viel besser runter. So. Genau. Ja, dann den Daumen aufmachen, genau. Und dann versuchen, ihn mal auf die eigene Hand aufzudrehen. Okay. Und das Beinchen, soll das jetzt hier so rüber, oder? Ja, das soll mit rüber, genau. Zwischen genau. Schön da ran an den Kopf, nach oben, so viel es geht, genau. Na, damit Sie hier sozusagen stützen können. Und erstmal nur in die Bauchlage drehen, auf den eigenen Arm drauf. Aber ich traue mich nicht. Ja, ist okay. Sie können ruhig natürlich die Hand mit. Genau. Süße. Kommst du mit der Mama erstmal? Genau. Küsschen geben. Ich traue mich immer nicht. Ich habe eine Angst, dass ich ihn anstecke mit irgendwas. Ja? Ja. Okay. Süße. So, das Mikro. Von der Mama kriegst du nichts. Die darf küssen, ne? Die können ja auch den Rücken küssen als Alternative, wenn es damit besser geht. Ne? Ist ganz schön, oder? Ich versuche eigentlich permanent diese Hände zu desinfizieren und das in meinen Alltag mit einzubinden. Natürlich nach dem Toilettengang, wenn ich danach die Türklinke anfasse nochmal, wenn ich ans Bettchen gehe, auf jeden Fall. Also ich versuche das genau so in die Routine und den Alltag mit einzubinden wie die Schwestern und die Ärzte. Das fände ich jetzt ganz schlimm, wenn durch eine Unachtsamkeit das Kind sich irgendein Virus einfängt. Also das wäre echt schlimm. Meistens sind die Schwestern hinreißend lieb und geduldig. Aber ich verstehe nicht, warum in letzter Zeit zu jeder Schicht eine andere für uns zuständig ist. Täglich müssen wir uns auf neue Gesichter einstellen. Ob ein guter oder schlechter Tag ist, hängt auch davon ab, welche Schwester uns gerade versorgt. Vor allem jede Schwester erzählt mir auch was anderes. Gestern sollte ich ihn zum Stillen selber rausnehmen und dann halt die Überwachung abmachen zum Stillen, was ich ja ziemlich krass fand. Weil er beim Stillen gerade sich ja mal verschluckt oder so. Ja, und heute hatte ich mit Andrea nochmal geredet und als sie mir ihn zum Stillen rausgegeben hat, hat sie aber auch die Überwachung dran gelassen und gemeint, es ist noch zu früh, das abzumachen. Das war halt gestern auch wieder eine Schwester, die hier noch nie drin war. Konflikte entstehen dadurch, dass verschiedene Ansätze auch vorherrschen bei den Schwestern. Die eine sagt, ja, wenn das Kind an die Brust kommt, dann kann es so viel trinken, wie es möchte, und dann bekommt es aber nichts zugefüttert. Die nächste sagt, doch, da muss zugefüttert werden, man weiß ja gar nicht, wie viel das Baby da rausbekommt. Und man hört so viele verschiedene Meinungen, dass man ganz durcheinander dadurch gerät und am Ende nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Die Mütter verlassen sich auch gerne mal auf uns, ne? Mhm. Was empfiehlt die Schwester oder was macht die jetzt? Und manchmal picken sie sich auch gerne so einzelne Sachen irgendwie raus. Ja? Die Mütter sind ja ganz sensibel, sind ja sehr hormongesteuert so in den ersten Wochen. Und die kann man auch manchmal mit einer Aussage zum Weinen bringen. Was man denkt so, oh Gottes Willen, was denn jetzt passiert? Aber man meinte das gar nicht böse oder verkehrt, aber die Mütter sind halt wirklich sehr sensibel in den ersten Wochen. Wo Menschen arbeiten und mit Menschen zu tun haben, wird es immer ein bisschen Nuancen geben. Ne? Deswegen glaube ich auch, ist das Wichtigste, dass man die Eltern stärkt, dass sie klar sagen, was sie gerne möchten. Also dass man das nicht empfindet als lauter verschiedene Dinge, die sie machen müssen, sondern als verschiedene Angebote, woraus sie sich dann das raussuchen, irgendwann, wenn sie stark genug sind, von dem sie denken, dass das für sie und ihr Kind gut ist. Someday, some morning, sometime, sometime, I'd like to hold your hand in mine. Someday, some morning, sometime. I'd like to tell you you're pretty and fine. Your face will smile and your eyes will shine. Someday, some morning, sometime. Ich bin echt gespannt, was die heute sagen. Also waren verschiedene Ärzte drin und die kennen ihre Chefin ganz gut. Sie verfolgt ja einen progressiven Führungsstil und Therapiestil. Und die meinten schon, er macht sich gut, er kann schon alles so weitgehend, dass das von Entlassungen diese Woche gesprochen wurde. Allerdings macht uns jetzt, glaube ich, die fehlende Gewichtszunahme einen Strich durch die Rechnung. Während Kathi und Frank der Entlassung entgegenfiebern, sitzen Sarah und Ben vor dem Stationsarzt. Leon leidet unter einer starken Anämie, wie viele Frühgeborene. Regelmäßig nimmt man ihm Blut ab, um festzustellen, ob die Eisentropfen zur Anregung der Blutbildung ausreichen oder ob eine Bluttransfusion nötig ist. Ja, aber ich finde das so krass, so eine Bluttransfusion. Also es ist halt schon so, ich habe halt Schiss, dass er sich jetzt irgendein Virus dadurch einfängt, wie was weiß ich, HIV oder so eine Scheiße. Ja, die sind ja mehrfach getestet. Ja, ich meine natürlich auf alle Viren jetzt getestet, da bin ich mir nicht so ganz sicher, oder? Nee, nicht auf alles, das stimmt schon. Ja. Aber in aller Regel sind die schon ganz gut getestet und sind ja bei den Kleinen auch CMV bestrahlt und so. Also würde es ihm dann besser gehen? Also würde man das dann sehen, dass er wacher ist? Oder wie? Davon ist auch zu gehen. Also A, sollte er etwas rosiger aussehen, nicht ganz so, ganz so blass. Und wahrscheinlich wird er auch etwas aktiver sein. Noch aktiver? Weil er ist halt so aktiv, deswegen würde ich da irgendwie so. Das ist halt das Problem, was ich habe, so, ne? Dass es ihm halt meiner Ansicht echt gut geht, so. Und ich meine, letztendlich kann ich sie nicht zwingen. Also, aber aus medizinischer Sicht ist es empfohlen, sie können das ablehnen. Wir sind begeistert. Echt? Ja, in der Kurve steht Donnerstag oder Freitag entlassen, Fragezeichen. Er will nicht zunehmen. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass er nicht zunimmt. Was hat er denn heute gehabt? Das gleiche wie gestern und jetzt trinkt er nicht mit. 1450. Jetzt zu der Schicht wollte er gar nicht trinken. Er war jetzt ein bisschen kalt. Also jetzt habe ich gesagt, wir machen erstmal versuchen Hautkontakt und dann in einer Stunde nochmal probieren. Brustfedern gehen jetzt nicht, Fingerfedern wollte er heute jetzt gar nichts trinken. Mhm. Sie haben recht. Er macht alles toll, bis auf seine Gewichtszunahme. Genau. Da habe ich eben nicht drauf geachtet, weil alles andere so toll war. Ja. Er wird gestillt, ne? Ja, er wird gestillt. Seit, wird bei ihm hinterher noch ein bisschen fiedern. Also er muss zunehmen jetzt, dass das, wenn man die Kurve anguckt, ne? Hat die Mama völlig recht, zack. Kann ich nicht einschätzen, nach dem Stillen ist er eigentlich satt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er danach noch vom Finger 5-6 Milliliter uns abnimmt. 5-6 könnte man probieren. Ja. Ja. Wenn das hilft, dann würde ich das machen. Das wäre der Kompromiss. Ich kann es nicht garantieren, dass es hilft, aber ich würde das dann schon gerne noch bis übermorgen mir angucken. Also mal sagen wir nicht morgen, es war da ein bisschen hektisch. Und dann probieren wir ihn immer ein bisschen nachzufüttern und gucken, ob er das macht. Und meistens spielt sich das zu Hause dann so ein, dass es auch ohne Nachfüttern geht. Aber dass wir einmal jetzt aus dem Knick kommen. Ja? Okay. Hektik auf dem Flur. Als ich klingele, kommt irgendwann endlich eine Schwesternschülerin. Es gibt gerade einen Notfall. Alle Ärzte und die meisten Schwestern sind im Intensivzimmer und versuchen, das Leben eines Babys zu retten. Wenn gleichzeitig viele Notfälle kommen, muss man ehrlicherweise sagen, fällt das babyfreundliche Konzept hinten runter. Ja, wenn es um Leben und Tod geht, können sie sich nicht mehr um Kuscheln und Herausgeben kümmern. Deswegen möchte ich nämlich so gerne, dass die Eltern frühzeitig lernen, ihr Kind selber rauszunehmen. Die einschneidendsten Erlebnisse sind immer leider dann, wenn man nicht helfen konnte. Das sind Dinge, die man in seinem ganzen Leben nicht vergisst, ja, die immer wieder sehr nachhaltig wirken. Und da muss ich sagen, in meiner Laufbahn erinnere ich mich an jeden einzelnen Fall, an den Verlauf des Krankheitsbildes beim Kind, an die Begleitung des Kindes und an die Eltern selbstverständlich. Und was für mich immer wichtig ist, ist, dass man so das Gefühl hat, das ist jetzt gut so, wie das ist. Also, dass die Eltern da sind und ihr Kind vielleicht im besten Fall auf dem Arm haben, wenn es stirbt, und die hinterher Zeit haben mit dem Kind, dass man so eine Sachen ermöglicht. Und dann denkt man sich, also, das ist ganz furchtbar traurig, aber man hat versucht, das so gut zu machen, wie es irgendwie geht, damit die einen guten Abschied finden können von ihrem Kind. Und dann ist es eben nicht immer alles in unserer Hand, nicht? Wir haben so eine ganz kleine Ecke auf der Station, wo ein Buch ausliegt, wo Eltern Gedanken vermerken können oder auch die Gedanken anderer Eltern lesen können. Und wo, wenn ein Kind sozusagen in Schwierigkeiten ist, wo man damit rechnen muss, dass es leider versterben wird, dann auch eine kleine Kerze angemacht wird. Also es ist natürlich keine richtige Kerze mit einer Batterie, aber dann wird dieses Licht angezündet und das brennt dann die ganze Zeit für das Kind und für die Familie. Liv und Ole sind nun 6 Wochen auf der Welt. Sie machen sich gut. Die Ärzte und Schwestern sprechen jetzt häufiger von Entlassung. Den Babys wird das herzstimulierende Koffein entzogen. Sie sollen 72 Stunden ohne Sättigungsabfälle und Bradykardien schaffen. Ich trinke viel Kaffee, um ihnen noch eine extra Portion Koffein zukommen zu lassen. So richtig bereit für zu Hause fühle ich mich aber noch nicht. Auch mein Mann ist unsicher. Guten Tag. Tag. Na, ihr? Gut. Und, kann ich euch mit nach Hause nehmen? Nein. Warum nicht? Julian, warum nicht? Warum nicht, mein Spatz? Ja, weil der Kleine da seine Temperatur noch nicht so halten möchte. Ja, ist ja kein Sommer mehr. Ich habe schon erzählt, dass du ganz traurig geworden bist. Ja. Bin sehr enttäuscht. Mehr als ich. Na, du hast ja schon mit gerechnet, mit deinem Mutterinstinkt. Ich habe die Wohnung schon aufgeheizt, dass er zu Hause nicht friert. Also sie haben festgestellt, dass seine Temperatur immer, er sollte 36,5 halten. Und er ist immer leicht drunter, also 36,2, 36,4. Und sie vermuten, dass er zu viel Energie verbraucht im Wärmebettchen, dass er überhaupt seine Temperatur halten kann mit 36,2 und dass er dadurch zu wenig zunimmt. Ja, und ich soll jetzt ganz, ganz viel mit ihm kuscheln, sodass er jetzt Kalorien sparen kann und ja, dass er jetzt noch ein bisschen zunimmt, schneller zunimmt. Da warst du jetzt aber schnell. Wieso? Du bist aber rot, Du hast deinen ganzen Körper so rot. Ehrlich? Soll das so sein? Ja, wahrscheinlich sehen die so richtig aus. Was gesagt, also? Ja, alles gut. Leons Blutwerte haben sich durch die Transfusion deutlich verbessert. Er darf mit Sarah und Ben nach Hause. Nun war es doch gar nicht so schlimm, oder? Nee. Und war ja nur wirklich ein super Verlauf. Ja. Oder? Bis auf gestern nochmal und das mit der Bluttransfusion vielleicht, aber sonst war es gut. Das ist doch schön. Ich habe mehr Schüsse als Freude, glaube ich. Ja, dass man nicht mehr so, dass man auf sich alleine gestellt auch. Du hast keine Bewachung mehr. Trotzdem, wenn er jetzt mal was haben sollte, dann kommt er nicht sofort eine Schwester angerannt und die halt ausgebildet ist für sowas. Aber andererseits freue ich mich natürlich auch natürlich. Julian nimmt endlich kontinuierlich zu. Jetzt gibt es für Frank und Kathi nichts Wichtigeres als seine Körpertemperatur. Ja, wir haben die Marke geknackt. 36,5. Hast du mal gekuschelt? Ja. Nimm mal einen kleinen Knopf. Im Verhältnis sind sie auch gar nicht so lange hier. Obwohl es vielleicht für Sie eine Ewigkeit jetzt war, war es aber insgesamt. Waren noch 6 oder 7 Wochen, haben wir gerade auch. Kommt das gar nicht so lange vor irgendwie, oder? Also es kommt mir immer noch so vor, als ob es nur 3 waren oder weiß ich nicht. Also so. Ja, verliert auch Zeit und ja, Raum und alles. Das ist doch krass. Genau, dann wird es zu Hause jetzt. So, kleiner Mann, jetzt geht's auf Reisen. So, auf Wiedersehen. Jetzt werd nicht sentimental, ab nach Hause mit dir. Wartest du? Ja. Okay. Tschüss, liebes Zimmer Nummer 4. War schön. Als die Zwillinge 7 Wochen alt waren, wurden wir entlassen. Einen Monat, bevor sie eigentlich geboren werden sollten. Na, großer, dann viel Spaß zu Hause, ne? Hat die Augen auf. Halt alle noch mal an, wa? Ja, genau. Die ganzen Schwestern, die dich geärgert haben. Ja, das war eine schön. Ziemlich bewegende Zeit in ja. alle Richtungen. Ja, das war eine Achterbahn der Gefühle. Ja. Tschüss, kleiner Mann. Danke nochmal für alles. Ja. Ja. War sehr schön hier. War sehr schön. Ja, ja, gar nicht so schlimm. Muss auch nicht sein, ne? Das Essen könnte so besser sein. In der zweiten Nacht zu Hause verschluckte sich Liv beim Trinken so, dass sie aufhörte zu atmen. Es dauerte mehrere Minuten, bis es mir gelang, sie zu reanimieren. Ich dachte, ich muss es alleine schaffen. Am nächsten Tag passierte dasselbe nochmal. Mein Mann bestand darauf, dass wir ins Krankenhaus zurückkehren. Liv hatte RSV, ein gefährliches Virus der Atemwege. Nach einer weiteren Woche konnten wir endgültig nach Hause. Bye, Ole. Wo gehst du hin? Die Zeit im St. Josef-Krankenhaus Berlin-Tempelhof war die existenziellste Erfahrung meines Lebens. Wo ist Ole? Ruf ihn doch mal. Hallo, Ole. Du Liv. Frühgeborenen Stationen mit Rooming-in sind in Deutschland die absolute Ausnahme. Das erfuhr ich erst, als ich mich für diese Sendung hier noch einmal umschauen durfte. Was ich bis heute nicht weiß, wie viel unser Aufenthalt hier eigentlich gekostet hat. Und was machst du, Liv? Ich schlafe. Du schläfst, gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Plötzlich ist die Welt ganz klein. Familienalltag auf der Frühchenstation. Sie hörten ein Feature von Maja Klaassen. Mond ist aufgegangen, der grüne Sternlein brach am Himmel hell und brach. Es sprach Deborah Kaufmann, Ton Christiane Neumann, Regie die Autorin, Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.